hate it, you say great. With the suck on, with the sultans on sway. Die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich ein kleiner Drecksack bin. Wir spielen jetzt Rockabilly aus der Anfangszeit, dass man, seit man Musik denken kann. Das war natürlich gelaufen wie die Wutz. Ein guter Kollege von mir, die Jobby, der weiß, dass jetzt die Fraktion von der Geschminkten nur eins heißt. Jetzt wird's härter.